Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche, die montags mit einer freien Themennacht beginnt. Und ich bin sehr gespannt, ja, auf eure Anrufe und eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050, die Telefonnummer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, der heißt Patrick und Patrick ist 26 Jahre alt. Hallo Patrick. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Ja. Über was reden wir? Und zwar, ich habe eine Freundin, die ist 19. Ja. Und ja, die hat momentan ein Problem damit. Sie hat mich letzte Woche Sonntag, also sie hat einen Schlüssel für meine Wohnung erwischt, wie ich unter der Dusche stand und mich selbst befriedigt habe. Mhm. Da fühlt sie sich halt sehr zurückgesetzt und kann nicht so ganz verstehen, warum man sowas macht. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 3 Monate zusammen. Ja. Wie hast du reagiert? Ist ja auch eine peinliche Situation, wenn man plötzlich dabei erwischt wird, egal von wem. Und von der eigenen Freundin natürlich. Die Steigerung ist auch, wenn man von der Mutter erwischt wird. Aber die Freundin ist natürlich auch schon krass. Wie hast du reagiert? Ja, okay. War schon peinlich. Und ja, habe ihr halt versucht zu erklären, dass das ja halt was Normales ist. Ja. Weil, also, so habe ich das halt kennengelernt. So. Ja. Und ja, sie hat halt... Aber sie ist halt der Meinung, dass sie sich dadurch, oder ob sie mir nicht genügen würde, so, mhm, so argumentiert sie dann halt. Ja. Das heißt, seitdem hängt der Haussegen bei euch ein bisschen schief? So ein bisschen, ja. Ja. Hast du sie gefragt, ob sie so etwas auch macht? Habe ich nicht, aber... Wahrscheinlich nicht. Sie sagte, sie würde sowas nicht tun, so, mhm, im Eifer des Gefechts rutscht ihr sowas raus, aber... Ja. Hat sie dich gefragt, ob du das sonst auch machst oder öfters schon gemacht hast? Ja, sie fragte das und da war ich halt ehrlich und habe ihr halt gesagt, dass das halt was Normales ist. Das lernt irgendwann jeder in der Pubertät irgendwann mal kennen. Und ja. Ja. Und sie meint halt nur, dass man sowas nicht machen muss, wenn man in einer Beziehung ist. Ist natürlich ein Standpunkt, den Frauen öfters aussprechen. Sagen. Ein Mann wird das, glaube ich, nie sagen. Aber Frauen ticken, manche Frauen ticken so, dass sie das sagen, das ist so eine Art Fremdgehen. Das ist ein kleines Fremdgehen. Eure Sexualität aber funktioniert schon. Doch, ja. Gut. Und du magst sie auch sehr und begehrst sie auch und findest sie sexy und so weiter. Ja. Ja. Da muss sie sich nicht beklagen. Eigentlich nicht. Nee. Mhm. Patrick, also... Bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich finde das auch völlig normal. Mhm. Und kann, ich habe hier auch schon oft mit Frauen gesprochen, die genau die Position vertreten haben, die deine Freundin vertritt. Mhm. Und dann sage ich mir den Mädels, mein Gott nochmal, das ist doch normal. Solange ihr guten Sex miteinander habt, lasst ihn doch in Ruhe. Ihr könnt es doch auch machen, wenn ihr Bock habt. Sexualität ist doch nun vielschichtiger und komplexer, als dass es nur dann auf eine Person bezogen ist und dann nur in der Partnerschaft stattfindet. Man kann doch zwischendurch sich auch selbst befriedigen. Du lieber Himmel, warum denn nicht? Warum ja, nicht? Genau. Also ich sag mal, die Freundinnen, die ich vorher hatte, die hatten da die kleinsten Probleme mit. Also das war... Kleinsten Probleme? Das war für die völlig okay. Okay, ja. Ja, da hilft aber, glaube ich, nur Überzeugungsarbeit oder Argumente, wobei das natürlich schwer ist, da gute Argumente zu finden. Wenn sie sagt, sie empfindet das als Fremdgehen, und in der so krass hat sie es bei dir nicht ausgedrückt, ne, mit dem Fremdgehen. Ja, sie fühlt sich halt zurückgesetzt. Zurückgesetzt, also, nach dem Motto, du reich ich, die genüge ich dir nicht, ne? Da musst du ja sagen, du genügst mir vollkommen und ich finde dich so super, aber wenn du nicht da bist, habe ich auch schon mal Bock auf mich alleine und hab dann Spaß mit mir alleine. Ja, also, klar. Ich finde auch, dass man das in einer Beziehung tolerieren muss oder dass das Frauen tolerieren müssen. so wie es Männer umgekehrt auch tolerieren sollten, wenn Mädels das machen. Es gibt ja auch Mädels, die das machen. Also ich würde das vollkommen okay finden, wenn sie es sich selber macht, klar. Das ist dir wurscht. Da kann ich vollkommen mit leben. Ja. Hat sie dich gefragt, ob du an sie gedacht hast, während du das getan hast? Nein, hat sie nicht. Nee. Ja. Hast du an sie gedacht? Teilweise. Wenigstens eine ehrliche Antwort. Selbst das finde ich nicht schlimm, wenn man nicht immer an den Partner denkt. Auch das finde ich auch völlig in Ordnung. Wobei, ihr seid ja noch so frisch zusammen, da denkt man eigentlich doch immer an die Geliebte, in dem Fall an deine Freundin, oder? Ja, klar. Ja. Also sonst ja, aber da gibt natürlich dann auch mal so Momente, die man in seinem Leben hatte, wo man sich auch gerne mal dran erinnert. Okay, finde ich absolut okay. Ich glaube, wir Männer verstehen uns da untereinander auch. Ja. Also ich finde es auch moralisch völlig in Ordnung, dass du das tust. Du kannst nur auf sie einwirken, dass du ihr zeigst, das hat mit dir nichts zu tun, ich liebe dich genauso sehr wie vorher und auch wenn ich das nicht machen würde und du bist die Nummer eins in meinem Leben, auch erotisch und so, aber lass mir die Freiheit. Das gehört eben auch dazu, einem die Freiheit dann zu gewähren. Ja, klar, und das ist einfach so, wir wohnen nun nicht zusammen und ja, man sieht sich halt so, sag ich mal, 4 bis 5 Tage die Woche und ja, das ist schon viel. Ja. Das finde ich also, schon eine ganze Menge. Also wenn sie Zeit hat, kommt sie halt vorbei. Ja. Und da ist das dann halt so, dass vielleicht auch der Altersunterschied ein bisschen, sie ist 19, wo man dann sagen kann, okay, noch nicht so erfahren. Mhm. Und also musst du ihr die Welt ein bisschen erklären, die Männerwelt. Die ja, und das ist halt ein bisschen schwierig. So. Ja, klar. Verstehe ich. Männer ticken halt so ein bisschen anders. Also, ja. Du musst ja einfach klar machen, dass durch solche Verbote man fast das Gegenteil bewirkt und man nicht locker in einer Beziehung ist. Das würde ja Druck auf dich ausüben. Hast du ihr denn versprochen, dass du es nicht mehr machst oder wie seid ihr verblieben? Ja, also sie erwartet von mir, dass ich es halt nicht mehr mache. Würde ich mich nicht drauf einlassen. Habe ich mich auch nicht drauf eingelassen. Nee, würde ich auch verbal. Nicht nur, dass du es dann auch tust. Ich würde auch mit dir darüber reden. Ich sage, nee, pass auf, das kann ich dir nicht versprechen. Hm. Es kann Situationen geben, wo ich alleine bin, wo ich Bock drauf habe, dann mache ich das. Punkt aus. Dann müssen wir nicht diskutieren drüber. Ja, das klar, muss sie einfach akzeptieren. Das muss sie auch lernen. Hm. Schade, also, dass ich mit ihr nicht reden kann. Tja. Aber interessant wäre es ja mal, ich frage mal jetzt mein Publikum, die Mädels, die uns zuhören, die Frauen, die uns zuhören, wie findet ihr das denn, wenn so etwas passiert, das, was Patrick gerade erzählt hat? Hab ich recht oder hat die Freundin von Patrick recht? Ruft uns doch vielleicht auch noch heute während der Sendung an und dann können wir noch ein bisschen drüber diskutieren und Patrick kann zuhören und nochmal die Positionen der anderen Frauen vielleicht hören. Ja, also mein okay hast du und jetzt musst du das sehen, dass es in der Beziehung dann halt auch durchsetzt. Ja, klar. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sie dadurch irgendwie keinen Bock habe oder so. Das ist das verstanden. Ja nicht. Ja. Patrick, da musst du Überzeugungsarbeit leisten. Mehr kann ich dir nicht sagen. Gut, okay. Alles Gute. Jo, tschüss. So. Dankeschön, tschüss. Es geht weiter mit Melissa. Melissa ist 26. Guten Morgen. Hallo. Melissa, was geht's bei dir? Und zwar geht es um meine Mutter. Also ich vermute, dass sie schizophren ist und ich weiß nicht mehr weiter. Also ich war schon bei Ärzten, ich war beim Gesundheitsamt, ich habe schon echt alles versucht, um mir zu helfen. Sie selber will keine, also sie nimmt es nicht an, also wenn ich zu ihr sage, sie soll zum Psychologen gehen oder ich gehe mit ihr oder dann sagt sie zu mir, ich bin also verrückt, ich bin selber verrückt und ich möchte sie nur verrückt machen. Wie alt ist deine Mutter? 48. 48. Und warum glaubst du, dass sie seelisch erkrankt ist? Wir wollen immer vorsichtig sein mit solchen Diagnosen. Schizophrenie ist schon ein komplexer psychiatrischer Vorfall. Sagen wir mal, seelisch erkrankt ist. Warum merkst du das? Also es sind so Sachen wie zum Beispiel, als sie denkt, dass ihr irgendwas ins Getränk oder ins Essen reintut. Dann beim Einkaufen, wenn sie Shampoos kauft, dann ist es kein Shampoo, was drinnen ist, sondern da ist irgendwas anderes drin, was ihre Haare kaputt macht. Sie schneidet sich selbst die Haare vermutlich und sagt, das macht jemand anders. Sie macht sich Sachen selber kaputt. Also ich vermute, dass sie selber macht, weil es würde bestimmt keiner in die Wohnung kommen, irgendwas kaputt machen und gehen, ohne dass sie das merkt. Ja. Oder also ist es ja mittlerweile schon so, dass sie mich selber nicht mehr als Tochter sieht. Sie sagt dann, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel nach Hause gehe, dann sagt sie zu mir, sagt der Melissa einen schönen Gruß. Obwohl ich eigentlich vor ihr stehe. Oh, das ist natürlich schon ja, schlimm für dich. Ja, und dann sage ich zu ihr, ich stehe doch vor dir. Und dann sagt sie, ja, ich weiß schon. Ja. Also es kommen dann immer so Sachen wie, ja, ich weiß schon. Oder ja. Ich habe schon gesehen. Oder ja. Wie lange geht das jetzt schon so? Also jetzt extrem seit, ich glaube, also ich schätze mal so fast 2 Jahren. 2 Jahre schon? Ja. Lebst du mit deiner Mutter zusammen oder in der Nähe zumindest? Also schon, ja, so 10 Minuten von mir. Und deine Mutter lebt alleine? Ja, sie lebt alleine. Schafft sie denn so alleine ihren Haushalt zu bewältigen? Das macht sie alles noch. Ja. Also sie macht, aber sie tut halt so, also ich versuche ihr alles Mögliche vorzuschlagen. Ich habe ihr vorgeschlagen, Yoga, Aerobikkurse, Fitnessstudio, was auch immer. Also sie ihr geht ständig schlecht, also entweder ist sie schlecht, sie hat Kopfschmerzen. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch eine Schwester. Und findet deine Schwester das genauso wie du? Ja, also meine Schwester geht mittlerweile gar nicht mehr zu ihr, weil sie hat 2 Kinder, die macht es dann auch vor die Kinder. Ja. Und also die hat sie auch letztens rausgeschmissen, weil sie sieht ja meine Schwester auch nicht als ihre Tochter, sondern es ist irgendwer, der ihr halt Schlechtes tun möchte. Ja. Und also meine Schwester hat jetzt mittlerweile gesagt, dass sie gar nicht mehr geht, weil sie, also... Ja. Also das klingt wirklich wie eine schwere seelische Erkrankung, in der Tat, die sie selbst gar nicht als solche wahrnimmt, offensichtlich, wie du es ja gerade geschildert hast, weil sie geht ja nicht zum Arzt. Nee, gar nicht. Du hast mit Ärzten oder Psychologen schon gesprochen? Ja, also mit Ärzten, letzte Woche war ich eigentlich sehr froh drüber, weil vor 2 Wochen hat sie einen Abszess am Unterarm gehabt. Ja. Und ich habe das schon am Anfang gesehen und ich habe sie angeschrieben und angebettelt, bitte geh zum Arzt, geh zum Arzt. Sie wollte nicht gehen, sie hat gesagt, ja, das geht vorbei und wie auch immer. Aber das war schon echt groß. Auf jeden Fall bin ich dann wieder zu ihr hingegangen und sie hat sich echt gekugelt vor Schmerzen zu Hause. Und die wollte auf Biegen und Brechen nicht zum Arzt gehen, bis ich dann halt echt durchgedreht bin. Und selbst mit so einer Geschichte nicht, die rein somatisch ist, also rein körperlich ist. Selbst ja, damit also will sie hat Schmerzen gehabt bis zum Umfallen. Sie hat gewarnt wie ein kleines Kind, hat sich gerollt und ich musste da echt einen Aufstand bauen, dass sie zum Arzt gegangen ist. Der Arzt hat sofort angeschrieben, sofort ins Krankenhaus. Ja. Dann war ich eigentlich froh, dass ich jetzt im Krankenhaus war, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, da kann ich jetzt irgendwie was machen, irgendwie mit Ärzten sprechen. Aber da kam auch nichts drauf. Weil die sich wahrscheinlich nur um den Abszess gekümmert haben. Ich habe denen gesagt, ich möchte, dass ich einen Psychologe über die anschaue. Ich habe denen die Situation geschildert. Und er hat schon zu mir gesagt, dass er bezweifelt, dass dann Psychologe auf so einer kurzen Zeit irgendwie eine Diagnose stellen kann, aber er versuchte. Natürlich war ein Psychologe bei ihr da, aber es ist alles in Ordnung, sagt er. Ja, also ich glaube, also das ist meine laienhafte Einschätzung, dass das ein psychiatrischer Fall ist, dass ein Psychiater, ein Arzt sich mit deiner Mutter beschäftigen muss. Ich weiß das nicht genau, da müssen wir uns mal hier im Hintergrund schlau machen, wie die rechtliche Situation ist, inwieweit du deine Mutter sogar einweisen lassen kannst, wenn du Bedenken hast, dass vielleicht noch was Schlimmeres passiert. Nee. Das kann ich nicht. Das ist es ja, ich würde halt gerne irgendwie eine psychologische Diagnose haben, wo ich weiß, okay, das ist hundertprozentig das und das, wo ich mir danach irgendwie kein schlechtes Gewissen machen muss. Die Gefahr besteht ja schon, so wie du das jetzt geschildert hast, dass vielleicht doch irgendetwas schief läuft in ihrem Haushalt, wenn sie alleine ist. Ja. Das kann ja passieren. Noch Gott sei Dank bis jetzt ist es gut gegangen, aber man weiß ja nicht, wie es sich weiterentwickelt. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich habe ja einen Psychologen hier hinten im Hintergrund bei mir sitzen. Der hat das jetzt mitgehört. Der kennt auch die rechtliche Situation, was du machen kannst, was du einleiten kannst, um deiner Mutter zu helfen, ohne dass du sie entmündigst oder so etwas. Das ist ja nur auch nicht, ist auch nicht angesagt. Ich kann nur natürlich deine Sorge als Tochter verstehen, dass man da irgendwas machen muss. Ja, klar. Ich meine, viele Ärzte haben auch, oder Psychologen, ich habe schon mal so einen Krisendienst angerufen, die haben dann halt auch zu mir gesagt, ich soll mich abwenden, was halt für mich selber auch nicht gut ist. Aber es ist halt schwierig als Tochter, da irgendwie zu sagen, ja, okay, ich gehe nicht mehr hin. Ja, nee, das geht auch nicht. Nein, nein, das geht auch nicht. Dann würdest du dich, da würdest du deine Mutter, würdest du sich ihr ganz alleine überlassen. Ja. Und niemand wär mehr da, der sie auch beobachtet. Nein, wir machen das so, Melissa. Du legst bitte auf und wirst von Henning angerufen. Das ist heute Nacht mein Psychologe hier. Und okay. Der kann dir dann die Einzelheiten mal erklären, was man da macht und wie man das macht. Alles klar. Irgendwas muss, glaube ich, geschehen. Das glaube ich auch, ja. Ja, das glaube ich auch, weil es geht nicht mehr weiter. Ja. Kann auch nicht mehr. Genau, das ist für dich auch sehr extrem belastend. Ja. Extrem. Total. Einmal, der Umgang ist sehr schwierig. Ja. Wenn man immer das so wiedergespiegelt kriegt, wie du es gerade geschildert hast. Und letztendlich die Sorge, was könnte noch Schlimmeres passieren. Ja. Ne? Ja. Das ist es halt. Verstehe. Melissa, du legst auf, wir melden uns gleich. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer, unter der ihr uns erreicht oder ihr mailt uns domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Friedhelm, 67, guten Morgen. Hallo, guten Morgen Jürgen. Hallo Friedhelm. Beziehungsweise guten Morgen Domian. Ja, hallo Friedhelm. Ja, ich möchte zu dem Thema Samuel Koch etwas sagen. Wetten das. Ja, ist ja ziemlich aktuell. Großes Thema, überall wird darüber berichtet, alle Nachrichtensendungen, alle Zeitungen sind davon voll. Hast du den Unfall gesehen am Samstag? Nein, ich habe nur danach so Ausschnitte, aber da wurde der eigentliche Unfall ja nicht gezeigt. Ja. Nur immer so Demonstrationen, wie er das auch gemacht hat und wie er dann auf dem PKW dann schon aufgekommen ist und dann nachher, aber das direkt habe ich nicht gesehen, nur im Nachspann. Nur, ich habe jetzt erstmal so gesagt, ich kann diesem guten jungen Mann nachempfinden. Ich habe zwar keinen Stand-Versuch gemacht, sondern ich habe einen schweren Verkehrsunfall vor 3 Jahren gehabt, am 15. September 2007. Ja. Habe dadurch, durch diesen Unfall, 2 Halswirbel gebrochen und einen Halswirbel angebrochen. Also das klingt auch sehr dramatisch. Ja, war auch. Ich habe auch einen sehr guten Bekannten, weil er war ein Opel Calibra, der bei einer Opel-Vertragswerkstatt Meister ist. Und der hat dann die Unfallbilder gesehen und der hat nur gesagt, Freddy, wenn ich jetzt nicht sehen würde, du würdest hier vor mir sitzen, aus dem Schrotthaufen käme keiner mehr lebend raus. Kannst du denn gehen? Kannst du wieder richtig dich bewegen? Ich sag jetzt mal so, das ging bei mir los mit den Verletzungen über Nasenbeinfraktur, doppelte, dann Halswirbel gebrochen. Also ausgelöst wurde der Unfall bei mir durch einen Herzinfarkt während der Fahrt. Ach so. Und das geschah alles so in der Nähe von Halle an der Saale. Bei welcher Geschwindigkeit? 70, 80 hat die Polizei recherchiert. Und wogegen bist du gefahren? Gegen ein anderes Auto. Gab es noch andere Verletzte? Ja, aber als ich dann nachher wieder nach 4,5-wöchigen künstlichen Koma zurückgeholt wurde, hat man mich dann auch im Nachhinein, weil du hast keinen Zeitbegriff, hat man mich dann erstmal so ein bisschen informiert und dieser gute Mann mit seinem Sohn, der allerdings nicht älter als 8 Jahre gewesen sein kann, weil er auf dem Beifahrersitz im Kindersitz war. Mhm. So, der gute Mann hat Gott sei Dank nur den linken Arm gebrochen. Ah ja, und der Junge ist... Der Junge hat gar nichts gebrochen. Gott sei Dank. Das heißt, es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Verletzungen, ja, außer jetzt immer Prellungen, Hautabschürfung und Schock und so. Wie geht es dir denn heute? Ich habe noch sehr, sehr schwer drunter zu leiden. Nochmal die Frage, kannst du dich ganz normal bewegen? Ja. Zwar eingeschränkt, aber es ist jetzt, um das vielleicht mal kurz zu schildern, das ist passiert durch den Herzinfarkt. Danach habe ich, wie gesagt, die Verletzung, erstmal einen Herzstillstand gehabt, dann doppelte Nasenbeinfraktur, Halswirbel, wie gesagt, 2 gebrochen, einen angebrochen. Also musste man 2 Sachen behandeln danach. Einmal das Herz behandeln. Und mehr noch. Und die Verletzung. Mehr noch. Naja, und die Verletzungen, die durch den Unfall entstanden sind. Rippen gebrochen, Brustkorb gebrochen, Lunge gerissen, linke Knie gebrochen, rechte Knie Bänderabriss, mein ein Gott. Ast der Aorta abgerissen. Also schwerst verletzt, das kann man so sagen. Ja, kann man wirklich sagen. Jetzt wolltest du dich äußern zu dem Fall in Wetten, das? Richtig, und da wollte ich dann sagen, ich kann nur eins sagen, wenn man diesen Samuel wirklich dann von medizinischer Seite so weit bringt, ich kann nur eins sagen, der Junge soll kämpfen. Der soll wirklich kämpfen. Es ist zu schaffen. Aber ich glaube, achso, das sagst du jetzt im Hintergrund auch deiner Krankengeschichte, die extrem ist, ja, wie du es gerade gestellt hast. Du hast es auch geschafft. Immerhin reden wir beide miteinander und so einigermaßen kommst du wieder durchs Leben. Ja. Du ja. sitzt nicht im Rollstuhl, du bist kein Pflegefall und kommst allein durch den Alltag, ja, kann man sagen. Ja. Findest du denn, es wird ja im Moment viel diskutiert, auch viel kritisiert, findest du, dass diese Wette zu hart und zu krass war für die Sendung Wetten, dass? Ich finde, solche extremen Wetten würde ich sowieso nicht unbedingt gerne sehen wollen. Also die Sendung als solches auf jeden Fall, weil die ist unterhaltsam, die ist interessant. Ja. Aber so extreme Wetten, ich meine, er selbst ist Stuntman. Ja, er wollte es ja so. Er wollte es so, ja. Er hat vorher trainiert, er weiß, genau wie beim Formel-1-Fahrer oder bei anderen Extremsportarten, er weiß im Endeffekt, worauf er sich da einlässt. Ja. Ja, ja, so kann aber man da ist ich, wie ich das so durch die Medien weiß, ob Presse oder Funk, Fernsehen, weiß ich schon, dass man da im Endeffekt schon sagen sollte, also diese extrem. Wobei es natürlich bei Wetten, dass, das sagt Thomas Gottschalk ja auch selbst und wir wissen das ja auch, immer wieder extreme Wetten gab und das auch so die Spannung dieser Sendung ausmacht. Richtig. Da muss man vielleicht sagen, denn bei allem Mitgefühl natürlich diesem Jungen gegenüber und wir wünschen ihm vom Herzen, dass er wieder richtig gesund wird, dass man vielleicht sogar so ein gewisses Risiko immer eingehen muss. Das ja, aber dieses Risiko gerade mit den Fahrern, denke ich, war doch extrem hoch. Ja, aber andererseits denke ich mir, da müsste man ja vielleicht auch Skispringen verbieten, Formel 1 verbieten, Boxen verbieten, überall da, wo es auch schwerste Verletzungen geben kann, unter Umständen. Ja, da muss ich dir recht geben, das ist schon richtig, ne? Andererseits ist das natürlich eine Unterhaltungsshow, wo vielleicht dann doch andere Kriterien herrschen. Denke ich, also das meine ich ja damit, weil mal wir ja doch mehr Spaß und Freude dadurch verbreiten, hingegen bei extrem zum Beispiel Abfahrtskilauf. Genau. Ist verdammt gefährlich. Absolut. Ja, springen auch. Ne, springen auch. Also, aber da sage ich jetzt mal gut, bei diesen Dingen, die wir jetzt in Unterhaltungssendungen oder ähnlichen Sendungen sehen, ist ja, wenigstens ist es mir in all meinem langen Leben, erste Mal gesehen, dass durch solche Dinge einer direkt tödlich, nicht tödlich, sondern so schwer verunglückt ist und man weiß ja im Endeffekt noch gar nicht, wie seine Schäden nachher zu bewältigen. Das weiß man nicht. Ich finde auf jeden Fall gut, wie das ZDF reagiert hat. Ja, auf jeden Fall. Ich finde gut, wie Thomas Gottschalk reagiert hat. Finde aber die Forderung, was man heute in den Zeitungen auch schon lesen konnte, das ist jetzt das Ende von Wetten, dass. Nein. Das finde ich übertrieben. Doch, gebe ich dir recht. Ja, finde ich auch übertrieben. Man muss erstmal warten jetzt eine Weile und ich finde, dass diese Show auf jeden Fall weiterlaufen sollte und auch natürlich mit Thomas Gottschalk. Nein, das ist schon richtig. Und aber dein Ansatz war ja jetzt zu sagen, der Junge muss kämpfen und dann kann man das auch schaffen. Aber das habe ich heute auch irgendwo gelesen, dass das ein starker Typ ist, der Kerl. Und dass die Ärzte schon gesagt haben, der hat einen großen Lebenswillen, um wieder gesund zu sein. Das ist wichtig dabei. Ja. Er ist ja auch gesund, ist ja auch ein kräftiger Bursche, wenn man ihn sich so anschaut auf den Bildern. Ja. Deswegen, ich hatte bei dir schon mal angerufen, und zwar vor einigen oder vor etlichen Wochen, ich will leben. Ja, ach so, ja, genau. Da war nämlich auch, das war auch so diese Sicht, die Geschichte, weil ich einfach sage, man muss wirklich den Willen haben, zu kämpfen. Genau. Ich bin zum Beispiel nach diesem schweren Unfall, nach 5,5 Wochen, bin ich schon wieder mit dem Rollator, habe ich versucht, einen Fuß vor dem anderen zu setzen, dass selbst die Ärzte in der Uniklinik Halle gesagt haben, das ist kaum möglich, dass man bei diesen schweren Verletzungen sowas schon bringen kann. Es ist dann wahrscheinlich eine Kombination, dass du auch dann noch ein Glück gehabt hast und kombiniert mit einem starken Willen, dass es dann so vorangehen kann. Glück auf jeden Fall, sonst gäbe es mich nicht mehr. Peter, ich finde es schön, dass du angerufen hast und das so formuliert hast. Wir schließen uns alle an und die besten und allerherzlichsten Genesungswünsche nach Düsseldorf zu dem jungen Mann, dass er wieder fit und auf die Beine kommt. Ja, wünsche ich auch wirklich, weil ich weiß und vor allen Dingen kommt ja eins dazu, was bei mir jetzt gewesen ist, du wirst aus dem Koma zurückgeholt und du weißt gar nicht, was passiert ist. Ja, ne? Das wird für ihn auch krass und werden. Und dann die ganzen Schläuche, du willst was sagen, durch den Luftröhrenschnitt, ne? Du kannst ja im Endeffekt nichts, also ist ganz schlimm gewesen. Ja, ja. Also, aber trotzdem, ich wollte nur mal sagen, dass dieser junge Mann, und das glaube ich natürlich auch, dass er wirklich kämpfen soll und er ist ein starker Typ, so wie man erfährt. Genau. Und dann drücken wir alle zusammen die Daumen. Ja. Friedhelm. Kann ich von dir nur ein Autogramm? Natürlich, sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ich bedanke mich für das Gespräch und bis alles Gute für dich und Dankeschön. Für deine Mannschaft. Dankeschön, richtig gerne aus. Ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, unser Thema übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, diese Woche, heißt böse Frauen. Ich möchte mich mit euch eben über böse Frauen unterhalten, über gewalttätige Frauen, über verlogene Frauen, kriminelle Frauen, schlagende Frauen, das sind gewalttätige Frauen. Gibt es oder gab es solche Frauen in eurem Umfeld? Eine Mutter, eine Oma, eine Tante, eine Ehepartnerin, eine Partnerin. Wenn ihr darüber erzählen wollt, über böse Frauen, die ihr in eurem Leben erlebt habt oder vielleicht noch erlebt, zur Zeit sogar, dann meldet euch unter der Mailadresse domian@wdr.de oder natürlich auch gerne übermorgen während und vor der Sendung. Unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch, böse Frauen. Darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Und heute Freitemennacht, wie immer montags, und ich freue mich, dass jetzt die Sarah hier ist. Und die Sarah ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, Sarah. Um was geht's bei dir? Ich rufe an zu dem ersten Telefonat heute. Ah, zu Patrick. Patrick, der von, ich sag's eben, falls Leute gerade zugeschaltet haben, Patrick, 26, ist von seiner 19-jährigen Freundin erwischt worden beim Onanieren. Und diese 19-jährige Freundin ist ganz entsetzt und fühlt sich zurückgesetzt und möchte nicht, dass Patrick das macht. Und ich habe ihn hier gefragt, wie ihr Mädels das so seht. Und, genau. Und wie siehst du? Also ich sehe das ganz anders als Patricks Freundin. Mhm. Weil ich persönlich glaube, dass das Menschen zu besseren Liebhabern macht. Ah, das ist eine interessante These. Warum? Weil man sich zum einen besser kennenlernt selbst. Ja, überzeugend, ja. Und dann ja auch besser kommunizieren kann, was man möchte, was man nicht möchte. Ja. Und zum anderen hat man die Gelegenheit, so einen völlig egoistischen Sex zu haben. Ja. Man muss sich in dem Moment auf niemanden anderen konzentrieren. Ich mein, man kann du hast vielleicht sich recht. Nur um sich kümmern. Ja, ja. Ich meine, das ist wirklich ein interessantes Argument, ein gutes Argument, was du bringst, dass man sich in seiner eigenen Sexualität trainiert. Wie funktioniere ich? Und wenn ich mich selbst erst richtig kenne und weiß, wie ich funktioniere, kann ich auch in der Sexualität mit meinem Partner optimal sein. Ja. Ja, bist so du, sehe ich das. Ja, bist du in einer Beziehung? Ja, mit einer Frau, die das genauso sieht. Das heißt, ihr beiden Mädels habt auch Spaß mit euch alleine? So ist es. Und das ist dann deiner Partnerin wurscht, wenn du das machst, und umgekehrt genauso? Ja. Ja? Wurde das groß thematisiert mal, oder? Also groß thematisiert nicht. Wir haben da irgendwann mal drüber geredet. Ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Aber wir waren sehr schnell einig und dann war das Thema auch vom Tisch. Wie erklärst du dir das, dass die Freundin von Patrick da so gespreizt, fast eingeschnappt und gekränkt, verletzt reagiert hat? Also ich habe das öfter tatsächlich auch schon von Freundinnen gehört, wobei ich das auch schon von Männern gehört habe. Ehrlich? Von Männern? Ich habe es von Männern noch nie gehört. Also nicht so oft zugegeben, aber... Und ich kann es mir nicht erklären. Hm. Mir ist das nicht... Also du bist jetzt schon, ich sag mal schon, in Anführungszeichen 33. Du hast auch nicht so gefühlt oder so gedacht, als du jünger warst. Nein. 17, 18, 19, nee. Nein. Immer da relativ offen und... Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich auch relativ offen erzogen worden bin. Vielleicht. Wenn man ganz offen, was auch Selbstbefriedigung anbelangt, erzogen wird. Ja, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, waren das eher die, ich sag jetzt mal, die spießiger erzogenen Frauen in meinem Umfeld, die dann da auch eher ein Problem mit hatten. Ich glaube ja nach wie vor, trotz aller Offenheit und aller Liberalität, dass Selbstbefriedigung immer noch in gewissen Szenen, ich will nicht sagen Tabuthema ist, aber nicht als ganz selbstverständlich hingenommen wird. Glaube ich. Mag sein. Mhm, vielleicht interessanterweise auch. Ist es das in meinem Umfeld, ist das gar nicht so. Ja, das glaube ich. Du bist in einer lesbischen Beziehung. Geh mal davon aus, dass es da vielleicht eh grundsätzlich ein bisschen locker zugeht. Aber in strengeren, moralisch strengeren Kreisen, vielleicht auch in religiös orientierten Familien, glaube ich, dass man da nicht so locker drüber reden kann und das so locker handhabt. Das mag durchaus angehen. Ja, fällt mir gerade ein, wenn ich erzähle, ich habe einen Bekannten, der ist in einer freien evangelischen Gemeinde, sehr streng gläubig. Und da ist das Thema Selbstbefriedigung schon ein heikles Thema. Also da redet man nicht locker drüber und das macht man auch nicht einfach mal so und am liebsten nicht. Zumindest unter Katholiken darf man es ja auch schlicht nicht. Ja, wobei die Katholiken ja schon lockerer sind, als nach außen hin scheint, die gerne mal fünf Grade sein lassen. Ja. Ja. Okay, also interessant von deiner Seite aus als Frau, du hast gesagt, kein Problem und das soll man machen und die Argumente waren gut, finde ich, die du gerade gebracht hast. Bin mal gespannt, ob noch eine Frau anruft, die es genau anders sieht. Ich auch. Ja, ich auch. Sarah, danke für deinen Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Gerne, eine schöne Nacht noch. Dankeschön, dir auch, tschüss. Und hier ist die Dorothea, 66, guten Morgen. Guten Morgen. Dorothea, schön, dass du da bist. Ja, ich bin ganz überrascht, dass ich jetzt mit dir im Fernsehen bin. Ja, es brummt so ein bisschen, eine komische Leitung ist das. Ja, ich glaube, mein Akku hat irgendwie Probleme. Ah, hoffentlich hält er auch durch jetzt. Ja. Ja, also wir fangen mal an. Dorothea, um was geht's denn bei dir? Eine Beziehung zu einem Pater. Ach du lieber Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Beziehung zu einem Pater. Das ist ein Mönch. Ein Mönch? Mhm. Und du hast mit diesem Mönch eine Beziehung? Seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren. Erzähl mal, wie es angefangen hat. Naja, also ich als Evangelische war zu einem Kommunikationstraining. Ja, ja. Und da bin ich reingerauscht, weil ein Freund mir das empfohlen hat und er selber nicht teilnehmen konnte. Mhm. Und da ist es passiert. Und das war ein Kommunikationstraining in einer Akademie irgendwo? Ja, oder? Von einer, nicht Akademie, so ein bischöfliches Ordinariat in Osnabrück. Ach so, und so. Ja. Aber war in Ordnung, also kein Problem. Ja, und auf diesem oder bei diesem Training hat auch mitgemacht dieser Mönch. Genau. Und viele andere Leute auch. Ja. Und wie ist es dann zu einer Annäherung zwischen dir und diesem Mönch gekommen? Ja, während des Trainings. Und dann haben wir uns verabredet, so wie das ist, Besuch und so. Und mein Sohn hat mich dann auch noch zum Bahnhof gefahren, als es zu einer Verabredung ging nach Salzburg. Und der Zug kam nicht und ich bin sogar mit dem Taxi zurückgefahren. Also es war von Anfang an für mich sehr zwiespältig. War es denn für dich am Anfang einfach das Gespräch mit einem Geistlichen oder hattest du von Anfang an schon ein erotisches Moment in dir? Hast du das gespürt? Richtig. Das hast du gespürt? Genau. Wann, wie lange kanntet ihr euch, bis es dann zu einer körperlichen Annäherung kam? Ein halbes Jahr. Nee, 4 Monate. 4 Monate. Mhm. Lebt er denn in einem Kloster? Ja. Also in einem offenen Kloster, wo er dann auch mal raus kann und... Ja. Mhm. Die Benediktinermönche sind ja durchaus gastfreundlich. Ja. Mhm. Das heißt, er besucht dich auch zu Hause? Ja, das war immer sehr schwierig. Das waren immer Inseln in irgendeiner Form. Und für mich war das insofern eine Erfüllung oder eine, was weiß ich, dass auch so jemand die Gefühle so zeigen konnte, ja, so leben. Aber das Problem war auf seiner Seite, dass er das nicht... Das wollte ich gerade fragen. Hat er denn in einem großen Konflikt gelebt während dieser Zeit? Wir sprechen immer so in der Vergangenheit. Gibt es denn diese Verbindung nicht mehr? Die ist ja gerade, deshalb habe ich auch angerufen, die ist gerade so im Begriff, dass man ihm auf der einen Seite im Kloster alles genommen hat. Man hat ihm alles genommen? Mhm. Weil das rausgekommen ist? Ja, mehr oder weniger. Ja, er hat sich offenbart. Ach so. Er hat sich freiwillig im Kloster offenbart. Ja, und es ist ihm eigentlich alles so an Funktionen, die er hatte, die sind ihm genommen worden. Das geht dir sehr zu Herzen. Ja. Also man hat ihn degradiert sozusagen im Kloster. Genau so ist es. In der Wirtschaft würde man sagen, er hat ihn degradiert. Man hat ihn und man kann ihn aber nicht rausschmeißen. Nein, das ist diese Verlogenheit, die dahinter steckt. Das Das heißt, er ist jetzt noch in dem Kloster, ja, ist aber mehr oder weniger geächtet dort, kann man das sagen? So ist es nur, er selber, durch die Art und Weise, wie er in dieses Kloster gekommen ist, über Internat und Versprechen von der Mutter und so. Also er ist als ganz junger Mann schon reingegangen ins Kloster. Richtig, mit 10 Jahren ging und das los. Du bist jetzt 66, ja. Wie alt ist er? 65. Also seid ihr gleichaltrig? Ja. Da hat er sein ganzes Leben im Kloster verbracht. So ist es. Aber im Grunde, auch 20 Jahre mit mir. Was auch eine sehr lange Zeit ist. Eben. Er hat 20 Jahre ein Doppelleben geführt, genau, sozusagen. Genau. Lass mich nochmal fragen, wie war denn das, wenn er dann zu dir nach Hause kam? Kam er dann im Gewand eines Mönchs? Oder? Nein, das ist ganz interessant. Nein, natürlich nicht. Die haben ja ihre Zivilkleidung. Ach so, aber einer meiner Söhne hat dann mal gesagt, du sag mal, du hast doch auch ein Gewand, ne? Ja, sagt er. Ich kann auch mal meine Künstlerkleidung anziehen. Ne? Also so ungefähr das, was ich dann darstelle. Das war schon irgendwie auch so. Ach, das hat er dann zu Hause bei dir mal angezogen? Ja, hat natürlich. Er hatte sein Habit ja mit. Hat er das immer mit? Hat man das als Mönch immer dabei? Oder? Das hat man dabei, wenn man irgendwie zu irgendwelchen Anlässen irgendwo hinfährt, wenn man eine Taufe macht oder sowas. Ne? Also du sagst, deine Familie, also du hast Söhne, sagst du? Wie viele? Zwei Söhne. Die wussten Bescheid. Ja. Wer wusste aus deinem Umfeld noch Bescheid, dass es hier um einen Mönch handelt? Ja, weniger. Weniger. Weniger. Es stellt sich ja auch die Frage, Dorothea, ich gehe mal davon aus, dass das eine sehr innige Beziehung war zwischen euch beiden oder noch ist. Warum hat er das Kloster nicht verlassen? Das frage ich mich auch. Und da ist eben für mich die Frage, einmal hat er es wohl seiner Mutter am Sterbebett versprochen, als er Student war der Theologie, dass er das machen wollte. Also dass er Mönch Priester werden möchte. Ja. Mhm. Sie hat ihm gesagt, wie das so in katholischen Familien ist, einer der Söhne, und ich würde mich ja freuen, wenn du das machen würdest. Ja. Und das nächste ist, wenn man dann vom 10-jährigen Bub ab da erzogen wird. Genau. Ja. Dann ist das ganz schwer, vielleicht da rauszukommen. Ja, und ich habe immer gedacht, ich schaffe das mit meiner Liebe und mit meiner... Und im Moment, ich bin durch 1000 Täler von Tränen gegangen. Hast du Angst, dass die Beziehung jetzt ganz kaputt geht? Ja. Wie sieht denn der Kontakt ganz aktuell aus? Das ist so, dass er jetzt als Prior praktisch, er ist im Prior gewesen von einem kleinen Kloster. Und da sind ihm aber alle Aufgaben inzwischen genommen worden, weil er auch so ein Burnout hatte. Ob das mit mir zusammenhängt, weiß ich nicht. Und habt ihr denn noch Kontakt im Moment? Ja, wir haben noch Kontakt, aber er müsste die Beziehung auflösen, weil er die Zweierbeziehung nicht lösen konnte. Und das ist für mich das Riesenproblem. Das verstehe ich nicht. Also man verlangt von ihm, dass er die Beziehung auflöst? Ja, gut, das ist im Grunde seine eigene Entscheidung. Und er hat einfach Angst, dass er die Zweierbeziehung nicht leben kann. Mit dir? Ja. Man könnte ja auch jetzt sagen, jetzt wo alles aufgeflogen ist im Kloster, er geht jetzt aus dem Kloster raus. Ja. Aber von was würde er dann leben? Er ist 65. Ja, genau. Das wäre ein Problem. Die haben wohl eine Möglichkeit, sie Dach zu versichern und kriegen dann schon eine gewisse Summe, aber das ist verhältnismäßig wenig. Mhm. Und ein Mann fühlt sich dann auch doppelt abhängig von einer Frau. Ja, ja. Warum hat er denn überhaupt jetzt nach so vielen Jahren das im Kloster offenbart? Das hat er schon vor 3 Jahren offenbart, weil er den Druck nicht aushalten konnte. Das Gewissen. Und hat vielleicht erwartet, dass ihn der Ärzte rausschmeißt oder Ach so. Das hat er aber auch nicht, ist auch klar, ne? Ja, ist klar. Man die katholische Kirche kennt. Ja. Das heißt, haben ihm die Entscheidung nicht abgenommen und er ist nicht in der Lage, die zu treffen. Und du hängst in der Luft, das kann man so sagen. Es. Und du ich müsste eigentlich die Entscheidung treffen, denke, so ein Scheißkerl. Ne? Eigentlich müsste er schon manns genug sein und zu sagen, ich habe es früher versäumt, dann mache ich es jetzt wenigstens. Ich gehe und bekenne mich zu meiner Frau, zu meiner geliebten Frau und versuche ein neues Leben ein neues Leben zu beginnen. Das kann man auch mit 65 noch. Ja. Tut dir das sehr weh, dass er es nicht macht? Ja, im Moment sieht's nicht so aus. Dass er wird es nicht machen. Du meinst, er bleibt im Kloster. Ja. Und das bedeutet, dass er sich immer mehr von dir entfernt. Ja, weil er die Entscheidung scheut und so die Sicherheit sucht. Ne? Die sind ja voll versorgt. Und wie stehst du denn finanziell da? Würdet ihr beiden bestens, das denn schaffen? Bestens kein Problem. Sogar. Das heißt, es ging sogar gut. Ja, natürlich. Dann kann man das wirklich nicht verstehen. Und er hat ja mit meinem großen Sohn sich auch unterhalten. Und das sind beide Wissenschaftler. Und da hat er gesagt, ich kann mich doch nicht in ein gemachtes Nest setzen. Und vor allen Dingen fürchtet er die Verdammnis. Ich finde das absolut katastrophal, was da die Kirche macht. Ach so. Ich finde das abartig. Dann kommt auch noch dieser religiöse Aspekt, dass er die Verdammnis scheut, dass er dann keine Vergebung findet. Ja. Wie absurd. Ich werde verdammt und mein Gott. Eigentlich sollte jeder Christ wissen, dass nur die Liebe das Wichtigste ist im Leben und auf der Welt. Und wenn die Liebe ihn jetzt zu dir geführt hat, dann ist das auch in Gottes Namen richtig und gut. Genau, ja. Das versuche ich ja auch immer. Aber das muss er von sich aus seinem Herzen heraus, er muss das sagen. Ja. Nicht du. Ja. Mehr, du kannst ja gar nicht mehr machen. Du kannst ihm materiell das Angebot machen. Du hast die Liebe für ihn. Ja. Und den Rest muss er machen. Er muss das mit seinem Gott, er muss ins Reine kommen mit seinem Gott. Ja. Und es gibt genügend Menschen, auch Priester, die sehr wohl in einer solchen Situation mit sich ins Reine gekommen sind und haben sich zu einer Liebe bekannt, zu einer Frau oder einem Mann. Ja. Boah, das tut mir aber leid für dich, Dorothea. Dir sind ja jetzt auch die Hände gebunden. Ja, ich fühle mich einfach ohnmächtig. Ja, das verstehe ich. Das ist wirklich wahr. Und vor allen Dingen, der Witz ist ja, ich bin in so vielen Dingen aktiv, in der Kommunalpolitik und was weiß ich und so. Und diese Geschichte kriege ich nicht in den Griff, die emotionale Geschichte. Und dafür bin ich eigentlich selber wütend auf mich. Ja, aber was, also formal kannst du es ja gar nicht in den Griff kriegen, weil das muss er in den Griff kriegen. Ja. Wenn, dann müsstest du sagen, ich will mich radikal von diesem Mann trennen. Ja. Aber wenn man liebt, ist das leichter gesagt als getan. Aber vielleicht ist es das. Was meinst du, dass du das tun musst? Vielleicht, wirklich, wenn man so viele Jahre, eigentlich hast du ja 18 Jahre gewartet. Kann ich das mal so überspitzt ausdrücken? Ja, gut. Anfangs nicht. Nein, anfangs waren die Inseln in Ordnung. Aber sagen wir, viele, viele, viele, viele Jahre hast du schon gehofft, dass er ganz zu dir kommt. Ja. Und er hat es nicht gemacht. Und selbst jetzt, wo er völlig runtergestuft ist im Kloster, macht es immer noch nicht. Richtig. Und redet immer noch was von Verdammnis. Ja. Da müsstest du eigentlich den Schlussstrich ziehen. So hart das auch ist. Ja. Auch um dich zu schützen, weil du bist ja nur traurig. Ja, vielleicht ist es dann auch nicht der Mann für mich. Vielleicht. Ja. Ja, vielleicht ist das genau der richtige Gedankengang, ja. Ja, vielleicht ist es das. Ja, dass du, wenn du das so hinbekommst, dass du sagst, wir haben auch gute Jahre gehabt, dafür bin ich dankbar. Ja. Aber der letztendlich richtige Mann ist es dann nicht. Nein, ist er auch nicht. Ist auch nicht. Sonst wäre er jetzt bei dir. Ja. So muss man sehen. Ja. Ja, das ist vielleicht. Mhm. Dorothea, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ja. so eine Entscheidung für dich treffen kannst, die dir wieder ein bisschen auf die Füße hilft. Ja. Ist das schon eine wahnsinnige Geschichte? Ja. Ja, ich denke auch manchmal, ich möchte das beispielhaft für andere auch, für viele andere Frauen in dieser Lage. Manchmal möchte ich das deutlich machen. Manchmal muss man selbst entscheiden, wenn andere Menschen zu zögerlich sind. Ja. Das muss man, das glaube ich. Liebe Dorothea, meine Zeit geht hier im Sausewind vorbei. Ja, es war ein langes Gespräch. Es war ein langes Gespräch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Von Herzen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Katharina, 25. Guten Morgen, Katharina. Katharina, hallo? Habe ich jetzt falsch gedrückt? Ich drücke mal nochmal. Hallo? Hallo? Ja. Ich glaube, ich war schuld, Katharina. Entschuldigung. Ich habe ja nicht fest genug auf meine Tastatur gedrückt. Katharina, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Es geht darum, also ich habe mich letztes Jahr im August von meinem damaligen Freund getrennt. Ja. Und der Grund für die, also wir waren 6 Jahre zusammen, ab 2003. Und der Grund für die Trennung war eigentlich, dass er in den sechs Jahren zwei epileptische Anfälle hatte. Also diese sogenannten Chromal-Anfälle. Und das war beides mal neben mir morgens beim Aufwachen. Und ich bin damit nie klargekommen. Also der erste war 2003 direkt, wie wir 4 Monate zusammen waren. Mhm. Und der zweite war 2005, das heißt, er hat schon 2009 4 Jahre gar keinen Anfall mehr gehabt. Und dennoch und trotzdem hatte ich immer diese Panik gehabt. Ich habe bei allem gedacht, wenn er Auto gefahren ist, habe ich immer gedacht, es kommt wieder, es kommt wieder. Durfte er Auto fahren überhaupt? Ja, er durfte Auto fahren, weil er 2 Jahre eben anfallsfrei war. Ja. Er musste auch nach 2 Jahren keine Medikamente mehr nehmen. Und du hast dich wegen dieser Gefahr... Hast du dich von ihm getrennt? Genau, weil ich hatte immer die Angst gehabt, weil damals in den Situationen, als es passiert ist, war ich beide mal allein mit ihm. Wie war denn das? Und ich war völlig überfordert. Ja. Also wie kann man sich so einen Anfall dann vorstellen? Schrecklich. Also ich bin morgens aufgewacht und habe zu ihm gesagt, habe mit ihm gesprochen und wir wollten Frühstück machen und auf einmal hat er die Augen verdreht und dann hat er halt, ja, Geräusche kommen dann, ganz seltsame, und er verdreht die Augen und sondert auch Speichel ab und läuft halt ganz blau an und zittert dann, also der ganze Körper verkrampft sich. Für mich dauert das stundenlang. Ich kann bis heute nicht sagen, wie lange das wirklich gedauert hat. Dann habe ich den Notarzt natürlich gerufen. Er nässt dann auch ein und alles. Und dann wird er langsam wieder wach aus dem Ganzen, löst sich, aber weiß gar nicht, was los ist. Also er weiß nicht, wer ich bin. Und das dauert dann so 20 Minuten. Dann ist der Notarzt meistens schon da. Ja. Und dann weiß er gar nicht, was passiert ist. Also er kriegt das nicht mit. Ja, okay. Aber dann allmählich regeneriert sich das dann wieder. Genau, dann ist gar nichts mehr. Also er hat sich einmal die Lippe aufgebissen und so. Aber er ist halt nie passiert, weil er auch immer gelegen hat. Einmal ist auf den Kopf gefallen, beim zweiten Mal. Aber nun, wie gesagt, sind ja viele, viele Jahre, ist ja nichts passiert. Er darf sogar wieder Auto fahren. Und dennoch, dennoch hast du dich von ihm getrennt, weil du Angst hast, dass es vielleicht nochmal passieren kann. Genau. Hast du denn diesen Mann geliebt? Ja, sehr. Also wirklich sehr, weil ich hänge immer noch furchtbar an ihm. Damals habe ich gedacht, ich krieg das irgendwie locker hin, ich bin jung. Katharina, ich muss mir einhaken. Du sagst ja sehr. Das, ja, habe ich auch. Das glaube ich nicht. Doch, habe ich. Das glaube ich nicht. Man trennt sich doch nicht von einem Menschen, nur weil er epileptische Anfälle hat. Wenn man den liebt, dann ist man doch besonders für den da. Vor allen Dingen war es auch noch harmlos, er hat es 2 Mal nur gehabt. War ich auch. Also ich war immer für ihn da, hab mir dann aber... Hast du dich da mehr um dein Befinden gekümmert, weil du da so schockiert warst? Geht's dir mehr um dich? Das Problem ist, dass er das Ganze ziemlich ignoriert, dass er nicht darüber redet und es auch nicht hören will, weil er es nie mitbekommen hat. Er weiß nicht, wie sowas aussieht. Für ihn war das halt, er wird wach und der Notarzt steht neben ihm. Okay, wie hast du die Trennung denn begründet? Ich habe ihm das so gesagt. Du hast gesagt, weil ich Angst habe, dass du wieder einen Anfall bekommst. Richtig. Er macht auch so Sachen wie, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel immer Angst, wenn er auf eine Leiter gekrabbelt ist oder irgendwas Sonstiges gemacht hat, hatte ich immer Panik davor. Ich habe ihm das dann nicht gesagt, weil ich wusste, dass wir uns dann anfangen zu streiten, wenn ich ihm das sage. Ja. Wie hat er reagiert, als du das begründet hast? Ja, er konnte es nicht verstehen. Er war natürlich wütend und ist dann natürlich direkt gegangen. So, und dann haben wir erst mal 2 Monate, wo gar kein Kontakt war. Ja. Wo er mir das halt wirklich übel genommen hat, dass ich ihm im Stich lassen alles. Dann haben wir halt langsam uns angefangen, wieder gut zu verstehen. Und dann dieses Jahr im Sommer war es dann eigentlich wieder so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht ohne ihn. Mhm. Also ich hatte jetzt halt jemand anders kennengelernt, aber das war immer ein Vergleich mit ihm. Und zwar eben, ja, es war nicht da. Ja. Und dann habe ich eben im Sommer, ging es dann langsam wieder aufwärts und es lief eigentlich ganz gut zwischen uns. Und ich habe wirklich überlegt, ich probiere es einfach mit ihm. Wir hatten auch zusammen gewohnt und naja, alles Mögliche. Im Sommer hat er wieder einen Anfall. Und man muss dazu sagen, bei ihm wird der Anfall ausgelöst. Achso, er hat ja dieses Jahr dann doch wieder einen Anfall, habe ich gerade nicht genau so verstanden. Ja. Und das wird ausgelöst durch zu viel Alkohol und Schlafentzug bei ihm. Es war immer dasselbe Schema. Er hat Wochen nur 3 bis 4 Stunden geschlafen. Wirst du ihm vor, dass er sehr schuld daran ist? Dass er zu viel Raubbau mit seiner Gesundheit treibt? Diesen Sommer war er schuld daran. Wir wussten nach dem zweiten Anfall, woran es liegt. Das ist eben dieser Alkohol, wenn er starken Alkohol trinkt, also Schnaps, Jägermeister. Wahrscheinlich war er leichtsinnig geworden, weil er so viele Jahre keinen Anfall hatte und hat gedacht, das geht jetzt wieder gut und dann ist es passiert. Und daraufhin hast du gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich. Genau. Und ich habe dann im Mai noch zu ihm gesagt, pass auf, was du machst, du spielst mit deinem Leben. Mhm. Dann hat er mich ausgelacht und hat gesagt, nur weil du immer so viel Angst hast. Mhm. Ja, und im August war es dann wieder, 15. August. Also ich teile natürlich deine Kritik, wenn du sagst, wenn du ihn kritisiert hast, er soll kein Alkohol trinken und er soll vorsichtiger sein, finde ich alles in Ordnung, wenn du das sagst und finde sein Verhalten mit dem Alkohol auch völlig falsch. Dennoch würde mir das einen heftigen Schlag in die Magengrube versetzen, wenn mich meine Freundin, die vorgibt, mich tief zu lieben, mich verlässt, weil ich Epileptiker bin. Das ist richtig. Würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Da würde ich denken, was ist denn mit der los? Ich würde sie auch nicht verlassen, wenn sie Epileptikerin ist. Das ist richtig. Aber dann denkt man, man macht sich halt Gedanken über die Zukunft und wie es gehen sollte. Und dann hat der Neurologe eben mal geäußert, es sein kann, dass es vererbbar ist. Bei manchen Epilepsieformen ist es vererbbar. Ja, na und? Ja. Damit komme ich nicht klar. Ja, aber also ist denn nicht das Allerentscheidendste, liebe ich diesen Mann oder liebe ich ihn nicht? Du sagst, du liebst ihn über alles. Richtig. Dann nimmt man das doch alles in Kauf. Und wenn es vererbbar ist und wenn es irgendwann zu einer Familienplanung kommt, dann erkundigt man sich genau, ist es vererbbar? Wenn ja, dann es gibt immer ein Arrangement. Es geht doch immer um die Liebe in erster Linie. Das ist so leicht gesagt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, Katharina. Und wenn ich mich in die Situation von deinem Freund versetze, ist der bestimmt sehr maßlos enttäuscht, oder? Eigentlich nicht. Also im Nachhinein kann er es verstehen. Er kann es eigentlich erst verstehen, seit er im Sommer den dritten Anfall hatte. Ja gut, da ist er dann auch wirklich, da war er leichtsinnig und fahrlässig mit sich. Da gebe ich dir ja nur völlig recht, dass du da sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen bist. Aber ich hoffe, dass er daraus gelernt jetzt hat, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Er trinkt absolut keinen Tropfen mehr. Nee, da hat er daraus gelernt. Ja, wie soll es jetzt weitergehen? Ist es jetzt wirklich definitiv Schluss oder denkst du, dass er hat vielleicht doch irgendwie noch eine Chance? Also ich glaube, wenn ich hier, also wir wohnen im selben Ort immer noch und ich glaube, wenn ich hier bleiben würde, wir sind auch im selben Verein und dann wird es irgendwie weitergehen, aber ich habe mich jetzt entschlossen, weil ich einfach nicht damit klarkomme, dass ich, also ich studiere Lehramt, dass ich jetzt fertig, ich habe gerade mein Examen gemacht, dass ich eben weggehe nach Baden-Württemberg und sehe ich ihn nicht mehr. Und dann war's das? Dann war's das. Ja. Dann war's das. Ja. Dann war's das. Aber du hast mich immerhin angerufen, um mit mir darüber zu reden. Warum eigentlich? Genau. Weil ich deine Meinung jetzt hören wollte. Ja, aber die Meinung habe ich jetzt gesagt. Aber vielleicht liebst du ihn ja gar nicht mehr so sehr. Kann das auch sein? Glaube ich nicht. Also ich habe in dem anderthalb Jahr ja eigentlich relativ viele Menschen oder Männer kennengelernt. Und ich habe jeden mit ihm verglichen und es war eben keiner, wo ich gesagt habe, kommt doch nur annähernd an ihn ran. Mit allem, was er macht. Katharina, da verstehe ich es nicht. Dann kann ich dich leider nicht, kann ich nichts weiter zu sagen, als ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, ist es denn nicht das A und O, wenn man zusammen ist und sich liebt, dass man die, ich benutze mal diesen blöden altmodische, also blöd ist das gar nicht, diese altmodische Formulierung, in guten und schlechten Zeiten zusammen ist? Das ist richtig, eigentlich schon. Und eben nicht nur, wenn man gesund, vital und frisch ist, sondern eben, wenn man auch mal daneben ist. Das ist richtig, aber ich kenne die Beziehung, wir hatten, war ja eigentlich, ich meine, der erste Anfall war nach 4 Monaten und es war eben, ja, die ganze Beziehung war davon geprägt. Ich hatte rund um die Uhr um ihn Angst. Wenn er morgens arbeiten gefahren ist, habe ich gewartet, dass er anklingen lässt auf mein Handy, dass er eben nicht, ja, dass er angekommen ist und keinen Unfall hatte. Wenn er irgendwo, wenn irgendwo ein Geräusch war, egal was, ich bin sofort hingelaufen oder habe über ihn gerufen. Ich habe gerade eine Idee. Es gibt ja für alles in Deutschland Selbsthilfegruppen. Ja, das habe ich auch schon geguckt. Allerdings ist die nächste von uns 1,5 Stunden entfernt. Ja, ich meine, eine Selbsthilfegruppe eben auch für Angehörige von Epileptikern. Gibt's, hast du ja, das habe ich. Hast du? Ja, genau. Ich bin auch angemeldet in so einem Forum im Internet. Das ist auch, ja, aber wenn man sich eben mit den Angehörigen unterhält, ja, es gibt halt solche und solche. Ne? Dennoch möchte ich mal im Hintergrund, dass wir noch mal ein bisschen überlegen, weil ich merke, du weinst ja fast ein bisschen. So ganz, ja. ganz klar bist du dir nicht, ne? Nee, es geht mir halt sehr nah. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wir machen uns mal doch schlau im Hintergrund und werden dich gleich nochmal anrufen. Okay. Und überlegen mal, was man da vielleicht so machen könnte oder dir anbieten könnte, ja? Ja. Katharina, bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal. Okay, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und hier ist Vanessa. Vanessa ist 21. Hallo Vanessa. Hallöchen. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Was ist dein Thema? Also eigentlich rufe ich an, um kurz nochmal was zum Patrick zu sagen. Ah, das ist interessant. Angerufen. Ja. Und zwar habe ich ein ähnliches Problem wie er. Bei mir ist es nur eigentlich andersrum. Also mein Freund ist 7 Jahre älter als ich. Mhm. Und er findet das ganz schrecklich, wenn ich masturbiere, wenn ich... ist das wahr? Davon, ist das wahr? Ja, er findet das ganz fürchterlich. Also er will das nicht hören. Und ach. Ich habe dann irgendwann mal, er hat dann diese Frage, die du vorhin auch gestellt hast, gestellt, ob ich an ihn denken würde. Und ich habe, dumm wie ich bin, gesagt, na, nicht immer. Und jetzt ist das ganz vorbei. Also, was haben wir denn bloß für Spießer hier in unserer Gesellschaft? Das ist doch völlig okay, ist doch wunderbar. Er sollte sich doch freuen, wenn seine Freundin auch Spaß an sich selbst hat. Ja, also es ist nicht so, dass er das nicht auch ab und zu mal machen würde. Aber er sagt, er macht das ganz selten und er würde dann auch nur an mich denken. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das auch nicht so richtig. Also ich wollte einfach nur ein bisschen, dem Patrick beißlichten, dass das echt komisch ist und dass man ein bisschen offener sein sollte. So. Sarah, ich weiß nicht, ob du es vorhin gehört hast, hatte ja ein tolles Argument, dass man, ne, dass man sich auch dadurch in seiner eigenen Sexualität besser kennenlernt, wenn man intensiv auch masturbiert und weiß, wie man funktioniert und eben dann auch besser ist mit dem Partner zusammen. Ja, ich denke, also ich finde das auch, ich stimme dem auch zu. Ich, ja, kann, hab da auch keine richtige Erklärung für. Es ist halt eben immer wieder Thema bei uns, wir sind schon länger zusammen, aber so, man kann das halt nicht richtig klären. Ich sag halt eben, nee, warum sollte ich darauf verzichten und anlügen werde ich dich auch nicht. Genau, also, genau. Ja, und es ist immer ein Thema. Und man muss auch nicht dabei immer an den Partner denken. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Also man kann auch mal an schöne Situationen von früher denken oder an irgendwas anderes. Das ist auch völlig okay. Damit sind wir doch alle viel lockerer. Das entspannt, das sagte Sarah ja vorhin auch, das entspannt auch die eigene Beziehung. Ja, und wenn ich dann halt eben mit ihm was habe, dann kann ich mich echt auf ihn konzentrieren, genau, und auch mehr auf ihn eingehen. Und ja, ich finde es eigentlich echt förderlich eher für die Beziehung als ein Problem oder störend. Wie lange seid ihr zusammen? Ungefähr 1,5 Jahre. Ja. Ja, Vanessa, lass dir den Spaß nicht nehmen, würde ich ja sagen. Ja. Schön, dass du auch noch angerufen hast und deine Meinung dazu gesagt hast. Alles Gute, Vanessa. Ja, okay, gute tschüss. Nacht. Eine gute Nacht, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik warnt es Michael Ochs. Morgen wieder Freitemennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir dann da. Und ich sage euch nochmal unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema böse Frauen. Und ich möchte gerne mit euch über verlogene Frauen, schlagende, gewalttätige oder kriminelle Frauen sprechen. Und wenn ihr euch anmelden wollt zu diesem Thema, dann macht das bitte per Mail domian@wdr.de oder dann auch übermorgen vor der Sendung. Aber morgen ist, wie gesagt, eine freie Themennacht und da könnt ihr auch ab 0 Uhr anrufen. So, jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen und bin gespannt auf eure Themen. Bis dahin. Tschüss.